Ich stehe ja voll auf so ein bisschen so Jazz-Gedudel, ja, so Pseudo-Jazz, so Chicken-Jazz, so so so hot, so Chicken. Mit so ein bisschen Klassik-Elementen drin, das macht mir schon Spaß, doch, so Pseudo-Jazz, so Chicken. Snip, snap, snip, snap, snibber the bibber the hibber the bib, snipper snap, snipper snap. Ooh, a chicken. Doch, da kriegt man auch relativ viele Fans, weil viele stehen auf so Jazz gedüdelt und so. Ein bisschen Klassik müssen noch rein, so ein bisschen Streicher oder sowas. Doch, da fahren die Leute drauf ab. Ha! Laufe Amok, Amok, töte Kinder, Kinder, töte Nachbarn und dann dich selbst. Vergiss das nicht, denn man hat dich oft betrogen, oh, ja, hat dich oft gedisst auf dieser Welt. Diese Schweine. In der Schule, in der Pause stehst du eh immer allein. Ich schieb dir gerade recht. Laufe Amok, töte Kinder. Alles könnte so einfach sein. Doch woher, verdammt, bekommt man eine Schusswaffe? Doch woher, verdammt, ne ordentliche Bombe? Doch woher, verdammt, bekommt man eine Schusswaffe? Doch woher, verdammt, ne ordentliche Bombe? Du hast bei eBay schon gestöbert und im Internet gesucht, aber nirgends, da gibt's Pistolen. Oh Mann, was hast du geflucht? Es gibt nur Software ab 14 Jahren und dafür braucht man einen Waffenschein. Wenn auch nur einen kleinen. Und das nervt dich tierisch, so wird das nie was mit dem Ruhm und dem Fernsehen sein. Doch woher, verdammt, bekommt man eine Schusswaffe? Doch woher, verdammt, ne ordentliche Bombe? Doch woher, verdammt, bekommt man eine Schusswaffe? Doch woher, verdammt, ne ordentliche Bombe? Doch woher, verdammt, bekommt man eine Schusswaffe? Oh, schon aus. Ja, wir auch gerade festgestellt. Ja. Ja. Oh ja. So kann's gehen, gell? Ruckzuck ist das Lied aus. Gerade angefangen, schon rum. Schade.